Als Kanzler haben wollen, da gibt es eine Steuererhöhung. Es ja. gibt Steuer- also wenn man euch, behalte, gibt es keine. Es gibt keine Steuererhöhung. Und wie wollen Sie finanzieren? Es gibt keine Steuererhöhung. Bis wann? Ja, ich sage Ihnen, es gibt keine Steuererhöhungen. Ja. Wir können, man braucht ja nicht das wiederholen, was Weigel und andere immer wieder sagen. Wir können, nein, das ist falsch. Es gibt keine Steuererhöhungen. Wir sind der festen Überzeugung, dass mit unserem Wachstum der letzten Jahre und mit dem angesparten Kapital, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, wir die Anschubfinanzierung in der DDR mit einer erhöhten Schuldenaufnahme finanzieren können und wir deswegen keine Steuererhöhung brauchen. Wir schieben die Unternehmenssteuersenkung zurück und wir sind auch der Meinung, dass die Investitionen oder die Subventionen für die Teilung, die etwa 40 Milliarden Mark so rund im Jahr kosten, Berlin-Hilfe, Zonenrand und so weiter, dass diese Mittel, diese Milliarden, die wir die Teilung subventioniert haben, mit einer erhöhten Schuldenaufnahme, das natürlich gewisse Probleme mit sich bringt, aber das ist gerechter als eine Steuererhöhung und Ihre Ergänzungsabgabe, wo Sie dann also Leuten, die 60.000 Mark verdienen, 9% mehr Steuern abnehmen wollen, wenn Sie glauben, mit denen 9 Milliarden Mark wieder eingenommen werden. Wir haben Sie wirklich gerne hier, aber dass Sie das gesamte Programm alleine bestreiten, das war nicht so vorgesehen. Ja? Jetzt mal Alter vor Schönheit. Bitte schön, ich wollte Ihnen doch auf einem Punkt sehr grundlegend widersprechen. Wir haben die Menschen drüben nicht gelockt. Das ist von der Gegenseite behauptet worden. Ich kann Ihnen sagen, wie wir damals das Pan-Europa-Picknick in Schopenhagen angefangen haben, das überhaupt die Bewegung in Schwung gebracht hat, hat der Herr Honecker, den Sie ja gut kennen, geäußert, dass ich die Leute bezahlt habe. Das hat er in dem Interview mit dem Maxwell noch erklärt. Das war das letzte Interview, das er gegeben hat. Wir haben das nicht getan. Diese Menschen wollten weg. Und wenn diese Menschen weg wollen, wenn man gesehen hat, wie elend es diesen Menschen gegangen ist, wir können einfach nicht verhindern, dass sie herkommen. Das wäre auch undemokratisch. Das wäre einfach ein Verrat an den Prinzipien der Menschlichkeit. Und ich möchte hier nur sagen, Herr Stoiber hat vollkommen recht. Wir haben auch eine historische Verpflichtung diesen Menschen gegenüber, die außerdem eines viel älterer ist wie Hitler. Das war schon vorher eine Verpflichtung. Zurück zu den Kosten. Jetzt muss er begründen, warum er die Steuern erhöhen will, nachdem er versprochen hat, die Steuern nicht zu erhöhen. Wegen der DDR nicht zu erhöhen. Also, wegen der DDR nicht zu erhöhen. Wir haben wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation. Der CSU-Vorsitzende hat die gigantische Staatsverschuldung aller Zeiten zu verantworten. Und jetzt wird vor der Wahl natürlich noch herumgeeiert und man sagt, es soll keine Steuererhöhung geben. Das ist erstens mal verteilungspolitisch falsch und ökonomisch falsch. Denn neben der Steuer gibt es ein anderes Wort, das heißt Zinsen. Und die Zinsen klettern ununterbrochen. Mit erheblichen Verwerfungen in unserem sozialen Leben. Wer ein Haus gebaut hat und früher noch 5,8% Hypothekenzinsen gezahlt hat, zahlt jetzt fast 10%. Das ist viel, viel schlimmer als irgendwo eine Steuererhöhung. Wer Miete wohnt, hat teilweise in Ballungsgebieten mit Mietpreissteigerungen mit bis zu 30% zu rechnen. Auch nicht allein aufgrund dieser Zinsentwicklung. Und es ist leider nicht gelungen, innerhalb der Bundesregierung, hier sage ich ja, die CSU wollte das, den Mietpreisanstieg zu begrenzen. Ich bin immer für Fairness. Wir haben eine Preisentwicklung, die ebenfalls vorausgesagt worden ist. Das heißt also, wir kommen nicht daran vorbei, eben die Staatsverschuldung zu begrenzen. Die explodiert in astronomische Höhen. Sie machen die Augen zu, stopfen die Ohren zusammen, wir wollen davon nichts wissen. Es ist gigantisch, es ist einmalig, was da geschieht. Also wenn der Franz Josef noch da wäre, mein lieber Herr Stoiber, der würde Ihnen was erzählen jetzt. Da gäbe es also ein solches Donnerwetter in München, dass also ich wirklich gerne mal Mäuschen wäre, wenn er also jetzt da wäre und nochmal reden könnte über die Staatsverschuldung, die also da wäre. Deswegen geht das also nicht mehr. Überall haben wir steigende Zinsen. Wenn das so weiterläuft, bricht die Konjunktur ab. Wir hatten dieselbe Diskussion Anfang der 80er Jahre. Die Finanzanlagen waren interessanter als die Investitionen. Ihnen widerspricht aber die ganze Menge. Es ist unmöglich, was also im Moment geschieht. Und daher sagen wir... Wir wollten reden über die deutsche Einheit und über unser Volk. Und wir landen immer und permanent im Nein, wir waren auch bei der Kulturpolitik, wir waren also bei der Situation aber, der Frauen. Aber Fontaine, ich wollte ja was ganz anderes sagen. Ich wollte ja die Qualität unserer, ich wollte an sich mit diesem Beispiel, mit diesem Sturm aus dem Osten, hätte ich beinahe gesagt, ja, wollte ich ja etwas ganz anderes an sich thematisieren. Ich wollte sagen, wie sicher ist eigentlich diese westliche Demokratie, wie die wir jetzt auf die DDR ausweiten? Ist das eigentlich das Nonplusultra? Und ich möchte Ihnen, ich möchte Ihnen sagen, diejenigen, die entscheidend die Geschichte in der DDR bewegt haben, die Intellektuellen, die Gruppe 90, diese Minderheiten, reden Sie mit denen mal. Reden Sie von diesen Ängsten. Erfahren Sie, wie Sie das Gefühl haben, dass alles eigentlich umsonst war. Das haben die gar nicht gewollt. Das wird jetzt alles so niedergewalzt mit dem breiten Mercedes, das ist alles so wunderbar. Also doch, Herr Stoiber, ich weiß ja, dass ihr nicht gern auf die Intellektuellen hört, weil das sind ja eh Verrückte. Und die Schauspieler sind ja eh privilegiert, die haben ja keine Ahnung. Die Schauspieler haben sich im November hingestellt und haben geredet. Die haben es gemacht und die haben die erste große Demonstration organisiert. Es waren die Theaterleute und jetzt sind es die Privilegierten. Aber ich weiß ja, dass es dieses schreckliche Dilemma gibt. zu den Intellektuellen und zu den Künstlern dieser Nation. Und dass es irgendwie nicht zusammenkommt, das liegt sicher auch an uns. Ich möchte das gar nicht sagen, dass wir da als die Gesundbeter auftreten. Ja, ist halt schwierig. Wir haben große, aber ich kann Ihnen, es ist ja auch, wir treffen uns einmal in unserem Leben, werden uns nie wieder treffen. Ich sag's Ihnen ja nur. Das ist eine Drohung, nein, es ist ja auch gar nicht so ein Reiz, dass man da dauernd über sowas redet. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Ihnen beiden zuhöre und mir jetzt vorstelle, wie das junge Zuschauer draußen hören, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann sollten Sie Angst und Bange bekommen. Was das, diese Diskussion, die Sie jetzt führen, diese utopielose, ja, nun, ausschließlich sozusagen kommerziell geführte Diskussion, die interessiert, die Leute brauchen ganz andere Ziele. Also, und dieser große Augenblick, der große Moment Anfang November in unserem jetzt demnächst einigen deutschen Vaterland war wirklich eine kreative Sekunde. Es war ein kreativer Augenblick der Weltgeschichte da. Und diesen Ruf und diesen Impuls aufzunehmen, stände uns gut an, weil sonst haben wir hier ganz andere Probleme. Und mein Pandemonium sozusagen dieses Massenbesuches aus dem Osten eines Tages und die daraus, und plus 2 Millionen Arbeitslose im Westen, plus 1 Million Arbeitslose im ehemaligen Gebiet der DDR und mehr. Er gibt ein demokratiefeindliches Potenzial. Ich rede jetzt nicht von ich rede von den 10 Jahren. Dass mir persönlich, und ich sage auch jetzt nichts mehr, mir wird Angst und Bange um Deutschland. Das möchte ich Ihnen nur sagen. Die Streiterei vielleicht nicht gefallen, aber das ist natürlich politischer Streit über die Fragen, die aus dieser kreativen Sekunde entstehen. Da sind wir anderer Meinung. Nur können Sie, das sind die Fragen, die im Moment die Bevölkerung bewegen. Was kostet es? Wie finanzieren wir es? Ist gar keine Frage. Ja. Dass das natürlich große Sorgen verursacht. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber. Aber Sie können doch jetzt nicht so tun, nur weil über diese Lebensfragen unserer Bevölkerung, wie uns jetzt hier, wie das halt üblich ist in einer Demokratie, mit Unterschied Argumenten gegenübertreten, dass Sie dann sagen, das ist also was Schlechtes und da laufen die Lungen die Leute davon. Ihr könnt ja die Probleme nicht Sie wegtun, behaupten, Sie dass die Bevölkerung das will. Sie behaupten, dass die Bevölkerung das will. Das ist ja Ihre Behauptung. Also dass die Leute Sorgen haben darüber, was das kostet und ob das zu schnell oder richtig, und das ist doch gar keine Frage. Und darüber muss man drüber streiten in einer politischen Demokratie. Also das dürfen Sie nicht jetzt so abqualifizieren, als wäre das sozusagen. Darüber haben die Leute in der DDR 45 Jahre nicht streiten können darüber. Und Sie sind froh, dass Sie darüber auch jetzt streiten können. Herr Blengsdorf, haben Sie Angst? Haben Sie die Angst, die Peymann voraussieht? Oder fühlen sich betrogen? Fühlen sich die Leute der ersten Stunde des revolutionären Aufbruchs betrogen? Ich denke, der Prozess läuft im Moment so, dass wir alle samt sehen, dass im Begriff Marktwirtschaft, um mal nur das Wort Markt darin zu nehmen, da ist schon eine reichliche Utopie drin. Dann kommt noch das Wort frei dazu, das wird noch utopischer. Dann kommt das Wort demokratisch, dann kommt das Wort sozial und ökologisch dazu. Also der Bedarf an Utopien ist meiner Meinung nach vollends gedeckt. Wir werden damit genug zu tun haben, Stücken davon wenigstens zu verwirklichen, glaube ich. Herr Blenzdorf, was machen Sie denn am 3. Oktober? Feiern Sie oder legen Sie sich, wie Ihr Kollege Heiner Müller empfohlen hat, mit einer schönen Italienerin oder einer schönen Griechin ins Bett? Die sind noch ein bisschen rar gesät. Also ich meine, im Moment, tendiere ich dazu, wenn das Pilzangebot in den Wäldern so bleibt, wie es zurzeit ist, dann werde ich vermutlich in die Pilze gehen, offen gesagt. Herr Lafontaine, was machen Sie? Ja, ich bin ja beteiligt an den öffentlichen Feiern, aber ich werde, da ich das Wort nehme, am 4., nicht am 3., sehr deutlich machen, dass ein Anlass zum Feiern war, als die Mauer fiel, die Freiheit erreicht worden ist. Aber dass wir jetzt nicht jeden Monat zum historischen Monat erklären dürfen und jeden Tag zum historischen Tag. Und dass es nicht nur Grund zur Freude gibt, sondern auch Grund zur Trauer. Und Trauer erfüllt mich, wenn ich eben den Anstieg der Arbeitslosigkeit sehe oder die Ausländerfeindlichkeit oder was auch immer. Das heißt, ich werde versuchen, den einen oder anderen, der nur noch in historischen Wolken schwebt, auf den Teppich zurück. Und trotz all dem, was Sie auf Deutschland, auf das gemeinsame Deutschland zukommen sehen, Sie wollen noch immer Kanzler werden? Ja, das will ich. Und ich hoffe, dass jetzt, nachdem also die Feierei allmählich zu einem gewissen Ende gekommen ist, dass wir uns jetzt den sozialen Fragen zuwenden, den wirtschaftlichen Fragen und den Fragen des Umweltschutzes. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Es ist bei solchem Sport immer entscheidend, wer in der letzten Runde am meisten Atem hat. Und da muss ich meinem verehrten Gegenüber sagen, schon in Bayern wird es losgehen. Sie wissen, warum Sie jetzt wieder Absetzbewegungen machen. Da wird es losgehen. Er kandidiert nicht für die Kanzlerschaft, deshalb Passau war kein Einzelfall. Er erhöht die Steuer nicht und Sie wollen Kanzler werden. Bonn hat es überwiegend positive Reaktionen auf die Entscheidung von Karlsruhe gegeben. Union und Grüne fühlten sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass nun womöglich den kleineren Parteien der dann ehemaligen DDR mehr Chancen für den Einzug ins Parlament eröffnet werden könnte. Die SPD begrüßte die Empfehlung des Gerichts für Listen Wiedervereinigung, die sie zuvor ohne Erfolg gefordert hatte. Um den Termin nicht zu verfehlen, muss jetzt schnell ein neuer Gesetzentwurf auf den Tisch des Bundestages. Wenn der Bundesrat, die Länderkammer, sich am 12. Oktober abschließend damit befassen kann, so sei der Termin 2. Dezember einzuhalten, meint man in Bonn. Doch dazu bedarf es eines neuen Konsenses der großen Parteien. Die Sozialdemokraten wollten ursprünglich mit ihrer Forderung, die Sperrklausel für ganz Deutschland anzuwenden, vor allem den Einzug der PDS, der Nachfolgeorganisation der SED, verhindern. Dadurch haben die Verfassungsrichter jetzt vermutlich einen Strich gezogen. Zerstört haben die Karlsruher Richter auch wohl, und zwar einhellig alle acht, die Hoffnungen der CSU und ihrer Schwesterpartei DSU aus der DDR, mit der Beschränkung von Listenverbindungen auf nicht konkurrierende Parteien der DSU den Einzug in den Bundestag zu erleichtern. Die Chancen dafür sind sehr gering geworden. Mehr Chancen dürften aber die Bürgerbewegungen der DDR dazu gewonnen haben, denen ein wesentlicher Anteil an der Öffnung der Mauer zukommt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Hubert Kleinert, sagte in Bonn, das Karlsruher Urteil sei eine schallende Ohrfeige für die Altparteien. DDR-Ministerpräsident de Maizière wiederum sprach nur von einer schallenden Ohrfeige für die SPD. Uneingeschränkte lobende Worte hatte US-Präsident George Bush heute bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung für die neue Rolle und das neue Gewicht der Weltorganisation. Er sei niemals stolzer gewesen, so Bush, dass die USA das Gastland für die Vereinten Nationen seien. Nie zuvor sei die Organisation der Erfüllung der Ziele so nah gewesen, die ihre Gründerväter vor 45 Jahren für sie erdacht hätten. Eine bessere Welt mit größerem Wohlstand und größerer Freiheit sei näher gerückt. Möglich gemacht hätten dies die Umwälzungen in Osteuropa und das neue sowjetisch-amerikanische Verhältnis. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands in 2 Tagen würde der Kalte Krieg auch formell endgültig zu Grabe getragen. Mit Blick auf das Jahr 2000 forderte Bush dazu auf, das verbleibende Jahrzehnt dazu zu nutzen, die alten Konflikte des 20. Jahrhunderts hinter sich zu lassen und eine neue Weltordnung zu schaffen, die durch Zusammenarbeit, gegenseitigen Austausch und gemeinsames Handeln geprägt sei. Die Invasion des Iraks nach Kuwait sei aber eine ernste Bedrohung dieser Vision. Bush lobte die Geschlossenheit der UN in dieser Frage und nannte den Konflikt einen Testfall für die neue Einigkeit. Die USA unterstützten voll die gemeinsam beschlossene Politik und wollten keinen einseitigen Vorteil aus dem Konflikt ziehen. Auch er bevorzuge eine diplomatische Lösung, und wenn sich der Irak aus Kuwait zurückziehen werde, würden auch die amerikanischen Truppen die Golfregion wieder verlassen. Nicht angesprochen wurde von Bush eine mögliche 10. Resolution des UN-Sicherheitsrates zum Irak, über die aber auf den Fluren am Rande der Generalversammlung geredet wird. In Washington wächst offensichtlich die Ungeduld, länger abzuwarten, ob die bereits verhängten Sanktionen Saddam Hussein zum Rückzug aus Kuwait zwingen werden. Brent Scowcroft, der nationale Sicherheitsberater der USA, hatte bereits am Wochenende öffentlich angemerkt, mit der fortschreitenden Demontage Kuwaits werde es immer schwerer, auf die Wirkung der Sanktionen zu warten. Der nächste Schritt für die Vereinten Nationen könnte nur noch eine militärische Aktion gegen den Irak sein, wozu die Weltorganisation rechtlich ermächtigt ist. Der sowjetische Außenminister Schewardnadze hat bereits die Bereitschaft seines Landes erklärt, Truppen unter UN-Flagge bereitzustellen. Von verschiedenen Seiten ist zu erfahren, dass die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates bereits an einer Resolution arbeiten, die die Entsendung von UN-Truppen an den Golf autorisieren würde. Präsident Bush wird heute auf der anderen Seite Manhattans eine 2. Rede zum Thema Frieden und Sicherheit halten. Im Javits Convention Center wird in wenigen Stunden ein Treffen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, stattfinden, das erste auf amerikanischem Boden. Die Außenminister der 35 Unterzeichnerstaaten werden versuchen, Zwischenbilanz zu den Wiener Verhandlungen über ein Abkommen zur konventionellen Abrüstung auf europäischem Boden zu ziehen. Die Aussichten werden als günstig eingeschätzt, dass es tatsächlich zu einem solchen Abkommen kommen wird und damit der Weg zu einem KSZE-Gipfel am 19. November in Paris geebnet wird. Ausführlich berichtet der Deutschlandfunk über den KSZE-Prozess und die deutsche Einigung im Anschluss an die Sendung ab 18.40 Uhr in Hintergrund Politik. Nach wie vor deutet nichts auf eine Entspannung am Golf hin. Ganz im Gegenteil, die Befürchtungen vor einem Krieg wachsen. Am Telefon begrüße ich Ulrich Tilgner in Amman, der uns über die aktuelle Entwicklung am Golf informieren wird. Herr Tilgner, Saddam Hussein sprach in seiner gestrigen Rundfunkrede von einer gesamtarabischen Lösung, die er mit der Besetzung Kuwaits in Zusammenhang setzte. Was verbirgt sich denn hinter dieser Forderung? Der irakische Präsident möchte, dass alle in der Region existierenden Probleme gleichzeitig gelöst werden. Das ist zum einen der israelisch-arabische Konflikt. Er hat gesagt, es müsse ein demokratischer Staat Palästina geschaffen werden, wenn sich die israelischen Truppen aus den besetzten Gebieten zurückziehen würden. Dann hat er gefordert, dass die Israelis sich aus dem Südlibanon zurückziehen und er hat den syrischen Truppenrückzug aus dem Libanon gefordert. Das sind die Hauptprobleme. Den Disput mit Iran hat er ja bereits gelöst. Das war ein weiterer Kernpunkt in seinem Friedensvorschlag am 12. August. Und er hat gesagt, wenn das alles passiert, dann lasse ich in der Frage von Kuwait mit mir reden, ohne dass er den Rückzug allerdings angekündigt hat. Unterdessen hat der Irak die Freilassung von 9 französischen Staatsbürgern angekündigt. Saddam hatte gestern erklärt, es gäbe Gespräche zwischen Irak und Frankreich über Mitterrands 4-Stufen-Plan. Herr Wagner, er hat nicht gesagt, dass es Gespräche gibt, sondern er hat gesagt, wir haben den Ton der Mitterrand-Rede sehr positiv bewertet. Er unterscheidet sich von den Äußerungen anderer westlicher Politiker und man wolle dann in Paris nachfragen, was im Einzelnen mit dieser Erklärung gemeint sei. Es ist ja so, dass der französische Präsident einen Stufenplan vorgeschlagen hat, falls der Irak sich bereit erklären werde, die Truppen aus Kuwait zurückzuziehen und die Geiseln freizulassen, die dort in Kuwait und im Irak gehalten würden, würde der Weg für eine Lösung des Konfliktes geöffnet werden. Es sollen dann die Truppen unter internationaler Beobachtung zurückgezogen werden und schließlich soll es Verhandlungen über alle Probleme der Region geben und ich glaube, das ist das, was Saddam Hussein begrüßt. Heute soll Saudi-Arabien die Transitwege für jordanische Lastwagen gesperrt haben. Was bedeutet das? Es bedeutet eine Zuspitzung der Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und Jordanien. Saudi-Arabien hatte ja vor 10 Tagen die Öllieferungen an das Königreich hier unterbrochen. Und im Grunde hat Jordanien sich jetzt dagegen gerecht. Es ist ja nicht nur so, dass die Transporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden sollen, sondern sämtliche Transporte, kommen sie aus Syrien, der Türkei oder gar aus Europa, an die gesamten Golfstaaten dürfen Jordanien jetzt nicht mehr passieren. Und das ist eine Art Embargo über die arabische Halbinsel, die Jordanien heute bekannt gegeben hat. Agenturen melden, dass sich Saudi-Arabien und der Iran annähern. Welche Rolle spielt denn nun Teheran in dem Golfkonflikt? Teheran möchte deutlich Neutralität bewahren. Das haben ja die Äußerungen der verschiedenen Politiker gezeigt. Auf der einen Seite wird der Rückzug der irakischen Truppen gefordert. Auf der anderen Seite will man den Abzug aller ausländischen Militärverbände aus der Region. Und ich glaube, Iran hat eine bestimmte Unterstützung bei den verschiedenen Staaten der arabischen Welt. Und Teheran möchte diese Position systematisch ausbauen. Man will gute Beziehungen zum Irak, die hat man jetzt. Und man möchte eben auch die Beziehung zum zweiten Erzfeind im arabischen Lager, zu Saudi-Arabien, verbessern. Einfach um die eigene Stärke und das eigene Gewicht in der Region besser zum Vorschein zu bringen. Ulrich Tilgner in Amman war das. KSZE-Prozess und die Deutsche Einigung. Redakteur am Mikrofon Wolfgang Reier. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ohne Helsinki und seine Folgekonferenzen wären die Veränderungen in Osteuropa und in der DDR kaum vorstellbar. Ohne den KSZE-Prozess wäre womöglich gar der Aufstieg eines Mannes wie Gorbatschow unmöglich gewesen. Ohne den KSZE-Prozess sicher auch keine so schnelle Regelung aller außenpolitischen Fragen der deutschen Einigung, die ja nun übermorgen vollzogen wird. Der Weg zum Vertrag über die außenpolitische Souveränität Deutschlands lief ja bekanntlich über die sogenannten 2+4-Gespräche. Die Weichen dafür wurden am 2. Februar gestellt auf der Konferenz der Außenminister der NATO und des Warschauer Pakts. Diese 2+4-Runde fand ihren Abschluss am 12. September in Moskau. Außenminister Genscher an diesem Tag: Wir haben heute gemeinsam festgestellt, dass wir bereit sind, am 1. Oktober 1990 ein Dokument zu unterzeichnen, mit dem die 4-Mächte-Rechte suspendiert werden bis zum Inkrafttreten des Vertrages. Die Suspendierung wird wirksam werden mit dem 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Einheit. Das heißt, die 4 Mächte werden ihre Rechte, die juristisch fortbestehen bis zum Inkrafttreten des Vertrages, nicht ausüben. Damit wird das vereinigte Deutschland am 3. Oktober nicht mehr in seiner Souveränität eingeschränkt sein. Heute, an diesem 1. Oktober 1990, fließt dieses Dokument ein in den KSZE-Prozess. Jedenfalls wird es in New York, wie verabredet, auf einem vorgeschalteten KSZE-Außenministertreffen abgesegnet. Vorgeschaltet jener KSZE-Gipfelkonferenz im November in Paris, auf der es dann darum gehen wird, die europäische Zusammenarbeit auf eine neue, höhere Stufe zu heben. Damit hat heute eine außenpolitische Entwicklung ihren Abschluss gefunden, deren Ausgangspunkt sehr weit zurückliegt. Die Entwicklung begann spätestens vor 35 Jahren, als Konrad Adenauer am 13. September 1955 im Rahmen der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Sowjetunion-Bundesrepublik in Moskau erklärte: Es ist, wie ich hervorheben möchte, im Laufe der Debatten auch von Seiten der Regierung der Sowjetunion erklärt worden, dass die vier Mächte, also Russland eingeschlossen, die Verpflichtung hätten, die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands herbeizuführen. Es folgte eine Wechselbadperiode zwischen kaltem und sehr kaltem Krieg. Eine Periode, die auch weit hineinreichte in jene Phase, in der der sogenannte KSZE-Prozess schon längst lief. Jener Prozess, der am 1. August 1975 in Helsinki begann, als das Schlussdokument der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterzeichnet wurde. Dieses Dokument ist ein Prinzipienkatalog der 35 Mitgliedstaaten, der Aussagen enthält zur Unverletzlichkeit der Grenzen, zur territorialen Integrität, zum friedlichen Wandel und nicht zuletzt zu Menschenrechten und zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. Nahezu alle Bestimmungen zu diesen Kapiteln wurden im Laufe der 15 Jahre weiterentwickelt und verbessert. Von Anfang an dabei die Sowjetunion und die DDR. Die Stationen nach Helsinki waren Belgrad, Madrid und Wien. Immer wieder mahnte der Westen vor allem das Prinzip der Menschenrechte an und mehr ostwestliche Freizügigkeit, wie im sogenannten Korb 3 festgeschrieben. Und immer wieder konterte der Osten mit angeblichen Verletzungen der Körbe 1 und 2, mit dem angeblichen Streben des Westens nach militärischer Überlegenheit, mit angeblich revanchistischen Grenzforderungen oder mit angeblichen Behinderungen des internationalen Handels. Immer wieder also ein zähes Ringen um die Abschlussdokumente. Wie hat die DDR das Auf und Ab des Helsinki-Prozesses begriffen? Die Führung in Ost-Berlin und das Volk in der DDR und anderswo in Osteuropa? Anders gefragt, hat nicht letztlich doch jene 15 Jahre alte Institution in ihrer Eigendynamik dafür gesorgt, dass zumindest die klimatischen Voraussetzungen geschaffen wurden für ein Ende des Kalten Krieges und damit auch für eine Aufbereitung des Bodens, auf dem die Großtat in Sachen deutscher Einheit von Präsident Gorbatschow und Kanzler Kohl zustande gebracht werden konnte am 15. 16. Juli im Kaukasus. Der KSZE-Prozess und die deutsche Einigung. Ein Beitrag von Johannes Kuppe. Dass die deutsche Vereinigung nur auf der Grundlage europäischer und internationaler Entspannung erreicht werden konnte, wird heute von niemandem mehr bestritten. Ein Meilenstein dazu war Helsinki. Die Konsequenzen dieses, rückblickend betrachtet, so wichtigen Ereignisses hat damals, 1975, keiner vorausgesehen. Doch beide Seiten knüpften unterschiedliche Erwartungen an das, was sie gerade unterschrieben hatten. Für die USA bedeutete die Unterzeichnung des Schlussdokuments eine Bekräftigung ihres europäischen Engagements und zugleich die Chance, an der Durchsetzung der Freiheitsrechte in ganz Europa aktiv mitwirken zu können. Am Ende der Konferenz sagte damals der amerikanische Präsident Ford: My presence here symbolizes my country's vital interest in Europe's future. Meine Anwesenheit auf dieser Konferenz symbolisiert das vitale Interesse meines Landes an der Zukunft Europas. Das wirtschaftliche Wohlergehen der Vereinigten Staaten, aber auch unsere Sicherheit hängen immer stärker von Europa ab. Mein Land ist deswegen entschlossen, sich voll und ganz an den Angelegenheiten Europas zu beteiligen. Wir wollen auch mithelfen, dass die Ergebnisse dieser Konferenz lebendige Wirklichkeit werden. In the affairs of Europe and in turning the results of this conference into a living reality. Für das amerikanische Volk sind Entspannung und Sicherheit keine hohlen Phrasen, versicherte Ford. Aber ebenso ernst nimmt unser Volk die Verwirklichung der Menschenrechte. Wir hoffen deshalb, dass die Ergebnisse der KSZE-Konferenz verwirklicht werden, die mehr Freizügigkeit für Menschen, Ideen und Informationen versprechen. To the pledges that this conference has made regarding the freer movement of people, ideas, information. Und Bundeskanzler Schmidt bei gleicher Gelegenheit? Zwischen Ost und West bleiben fundamentale Unterschiede in den ideologischen Systemen, in den politischen und wirtschaftlichen Systemen. Aber zum ersten Mal sind hier in den Dokumenten dieser Konferenz wichtige Formeln des Friedens durch Entspannung und durch Zusammenarbeit von den Staaten in Ost und West als gemeinsame politische Absichten niedergeschrieben worden. Und damit sind Maßstäbe gesetzt worden. Ob die KSZE dem Hauptziel westdeutscher Politik, der Überwindung der Teilung, nützen würde, war zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik umstritten. Während die Bundesregierung damit auch Deutschland politische Hoffnungen verband, sah die damalige Opposition in der KSZE und den Abreden des Schlussdokuments vor allem ein unnötiges Zurückweichen vor Moskau. Außenminister Genscher, vor Konferenzschluss im Deutschen Bundestag. Gerade wir als Deutsche, wir können aus einer Konfrontation in Europa keinen Nutzen ziehen. Wir können aber gewinnen, wenn wir den Prozess der Entspannung, wie wir ihn verstehen, fördern. Wir können einem Europa, das durch Unterschiede der politischen Systeme in schmerzhafter Weise geteilt ist, den Menschen den Kontakt und das Zusammenleben erleichtern. Dagegen CSU-Chef Strauß vor 15 Jahren. Wir wissen natürlich, Herr Wehner, dass wir Ihnen etwas zumuten, was Sie nicht tun können. Oder, Herr Bundeskanzler, wenn wir Ihnen zumuten, mit der Aufforderung zumuten, diese Dokumente nicht zu unterzeichnen. Sie ziehen damit nur die Konsequenzen aus einer Fehlentwicklung, die Sie eingeleitet haben und der Sie jetzt nicht entrinnen können. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und wie das Z aussehen wird, wenn auf diesem Wege weitergeschritten würde, das können wir uns vorstellen. Hier irrte die Opposition damals. Denn das deutschlandpolitische Z des KSZE-Prozesses sieht, wie in diesen Tagen jedermann feststellen kann, sehr erfreulich aus. Damals jedoch waren die Perspektiven keineswegs so klar. Die DDR-Führung beispielsweise, die zum ersten Mal gleichberechtigt an einer derartigen internationalen Konferenz teilnehmen durfte, betrachtete die KSZE als endgültige Absicherung ihrer Existenz als souveräner deutscher Teilstaat. Erich Honecker in Helsinki. Als sozialistischer Staat im Herzen Europas an der Nahtstelle der mächtigsten Bündnissysteme unserer Zeit misst die Deutsche Demokratische Republik der Sicherheit vorrangige Bedeutung zu. Nur wenn die Sicherheit und die Souveränität der Staaten garantiert sind, ist eine fruchtbare, gedeihliche und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit möglich. Nur wenige Politiker im Westen und keiner der führenden Kommunisten des Ostens sahen voraus, was sie mit der KSZE in Gang gesetzt hatten. Der gesamte KSZE-Prozess bedeutete für den Westen einen erfreulichen Lern- und Erfolgsprozess. Für den stalinistischen Sozialismus brachte er den Abschied von der Geschichte. Doch zunächst gab es neben Fortschritten auch immer wieder Rückschläge. Als 1985, also 10 Jahre nach Helsinki, auf einer Außenministerkonferenz der 35 Teilnehmerstaaten am gleichen Ort Bilanz gezogen wurde, überwog gleichwohl schon das Licht die Schattenseiten. Zwar hatte die Sowjetunion 1979 Afghanistan überfallen und in Polen hatte 1981 der Militärputsch des Generals Jaruzelski den von der Solidaritätsbewegung eingeleiteten Demokratisierungsprozess brutal unterbrochen. Der Kreml setzte darüber hinaus seine Aufrüstung mit Westeuropa direkt bedrohenden Mittelstreckenraketen gerade in dieser Phase sogar beschleunigt fort und zwang dadurch die NATO zu entsprechenden Nachrüstungsmaßnahmen. Und die DDR verschärfte 1978 noch einmal ihr politisches Strafrecht und erschwerte ein Jahr später in drastischer Weise die Tätigkeit ausländischer Journalisten auf ihrem Gebiet. Dies alles war ein klarer Verstoß gegen den immer wieder beschworenen Geist von Helsinki. Andererseits aber unterzeichnete Ost-Berlin 1976 die beiden Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen. Diese beiden Dokumente und die Helsinki-Schlussakte wurden in den folgenden Jahren zur Berufungsgrundlage all jener in der DDR, in Osteuropa und in der Sowjetunion, die ihre Freiheitsrechte einforderten, die wegen Ausreisebegehren und Westkontakten kriminalisiert wurden. Insgesamt hatte der KSZE-Prozess jedenfalls Bewegung in die deutsche Frage gebracht. Die beiden KSZE-Nachfolgekonferenzen von Belgrad 77-80 und die von Madrid in den Jahren 80 bis 83 sowie die ein Jahr später in Stockholm beginnende KSZE-Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen im Abrüstungsbereich verstärkten das Eigengewicht, das der gesamte Entspannungsprozess seit Helsinki gewonnen hatte. Im Gegensatz zur Sowjetunion, die nach dem Tode Brezhnevs im November 82 zunehmend in außen- und innenpolitische Erstarrung versank, hielt die Honecker-Führung auch gegen ausdrückliche Intervention des Kreml an ihrer Politik der Gesprächsbereitschaft gegenüber dem Westen fest und trat, auch dies ein Ergebnis des KSZE-Prozesses, zunehmend selbstbewusster gegenüber der östlichen Führungsmacht auf. Zwar handhabte sie ihre gesamte Westreisepraxis nach wie vor sehr restriktiv, doch suchte sie zugleich zu demonstrieren, dass sie ihre Verpflichtungen aus dem sogenannten Korb 3 der Helsinki-Schlussakte wenigstens ansatzweise ernst nahm. So erließ die DDR als direkte Antwort auf die Madrider Nachfolgekonferenz im September 83 eine Verordnung, in der die Familienzusammenführung mit Ausländern, wozu auch Westdeutsche gerechnet wurden, formell geregelt und erleichtert wurde. Und 1984 erreichte die Zahl der genehmigten Ausreisen mit 40.000 den höchsten Stand seit dem Bau der Berliner Mauer 1961. Außenminister Genscher konnte daher in seinem Bericht über die KSZE-Menschenrechtskonferenz in Ottawa 1985 vor dem Deutschen Bundestag erklären: Bei den Ausreisen von der DDR in die Bundesrepublik, beim Besucherverkehr, im Verhältnis zwischen Kirche und Staat, bei der Gewährleistung von Religions- und Gewissensfreiheit in der DDR gab es Verbesserungen. Es ist wichtig, dass mit der Schlussakte von Helsinki eine Berufungsgrundlage existiert gegenüber den Trägern staatlicher Macht. Eine Berufungsgrundlage, die die Unterschriften der höchsten Vertreter dieser Staaten trägt. Mit dieser Bewertung dürfte der Bundesaußenminister eher unter- als übertrieben haben. Es unterliegt heute keinem Zweifel mehr, dass die vom KSZE-Prozess ausgelöste Überwindung des Kalten Krieges in Europa auch in der Sowjetunion jene Kräfte die Oberhand gewinnen ließ, die mit Gorbatschow an der Spitze den Menschen in Osteuropa und der DDR die Chance der Abschüttelung ihrer Unterdrücker eröffneten. Die Wende in der DDR im Herbst 89 hatte zahlreiche Ursachen und Anlässe. Außen, vor allem Block und nicht zuletzt innenpolitische. Entscheidend war, dass die Kremlführung sichtbar für die ganze Welt der SED ihre politische Unterstützung entzog. Als Gorbatschow anlässlich seiner Teilnahme an den pompös-peinlichen Jubelfeiern zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR am 7. Oktober 89 in Ost-Berlin einen letzten erfolglosen Versuch unternahm, das im Spätstalinismus erstarrte Honecker-Regime zu dringend notwendigen innenpolitischen Reformen zu bewegen, das SED-Politbüro aber jede Anpassungsbereitschaft vermissen ließ, war das Ende der SED-Herrschaft gekommen. Die immer noch stalinistische DDR war vom wichtigsten Bündnispartner der Sowjets zu einer Belastung für Moskau geworden, das nun ganz auf den KSZE-Entspannungsprozess einschwenkte. Neue Formen der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mitzuentwickeln und daran teilzuhaben, war für Gorbatschow angesichts der bedrohlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen und politischen Situation in seinem Riesenreich wichtiger geworden, als weiter mit hohen politischen Kosten an Stalins Kriegs- und Nachkriegseroberungen festzuhalten. Als dann der wichtigste außenpolitische Pfeiler seiner Existenz, die Unterstützung der Sowjetunion, wegbrach, war das Ende des anderen deutschen Staates gekommen. Dass es so schnell und so gründlich kam, lag nicht zuletzt an jenem demokratischen Virus, der sich nach der Unterzeichnung der Helsinki-Schlussakte mit zunehmender Geschwindigkeit unter den Menschen Osteuropas und der DDR ausbreitete. Die lawinenartig anschwellende Fluchtbewegung aus der DDR im Herbst 89 und vor allem die friedlichen Demonstrationen von Hunderttausenden in Leipzig, Dresden, Ostberlin und in vielen anderen DDR-Städten waren Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins, mit dem nun das Recht auf Freizügigkeit, auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit und auf andere Bürgerrechte in Anspruch genommen wurde. Was die Demonstranten im Oktober in Leipzig skandierten und was sie am 9. November bei der Öffnung der Grenzen in Berlin und anderswo riefen, endlich frei fordern durften, war eine Frucht jenes Korbes 3 der Schlussakte von Helsinki, in dem die Durchsetzung der Menschenrechte zur Geschäftsgrundlage einer neuen europäischen Staatenordnung erklärt worden war. Wenn übermorgen die staatsrechtliche Vereinigung der beiden deutschen Staaten vollzogen wird, so ist daran zu erinnern, dass sie wohl ohne den Geist von Helsinki, ohne sein 15-jähriges Wirken, kaum zustande gekommen wäre. Was Bundeskanzler Kohl nach seinem Besuch bei Gorbatschow in Moskau und im Kaukasus am 15. und 16. Juli, bei dem die sowjetische Führung endgültig den Weg zur Vereinigung im Rahmen der westlichen Bündnissysteme freimachte, allen Deutschen mitzuteilen hatte, erinnert an die drei Körbe der Helsinki-Schlussakte, die offenkundig als Muster für den deutsch-sowjetischen Grundkonsens gedient hatten. Heute kann ich die für alle Deutschen gute Nachricht mitbringen, dass nunmehr auch über alle äußeren Aspekte zwischen uns und der Sowjetunion Einigkeit erzielt ist. Wir wollen zukunftsgewandte Verträge, umfassende Zusammenarbeit, Vertrauen und nicht zuletzt die breite Begegnung unserer Völker, insbesondere der jungen Generation. Und wir wollen damit zugleich unseren Beitrag leisten für eine dauerhafte und friedliche Entwicklung in Europa. Die Vereinigung zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkämpft zu haben, dieses historische Verdienst kommt wohl allein den Deutschen in der DDR zu. Doch ohne die feste Verankerung des westlichen Deutschlands im Atlantischen Bündnis durch Adenauer, ohne die Unterstützung aller amerikanischen Regierungen, Ohne die immer stärker auf Ausgleich mit dem Osten drängende Politik von Erhard über Brandt bis Genscher und Kohl und vor allem ohne einen Gorbatschow wäre sie wohl nicht so friedlich. Am Mikrofon Robert Bark. Guten Abend und herzlich willkommen. Nur noch etwas mehr als 24 Stunden, da neigt sich Dienstag, der 2. Oktober 1990, seinem Ende zu und das Vereinigte Nachkriegsdeutschland erlebt seine Premiere. Der Ost-West-Konflikt wird damit endgültig der Vergangenheit angehören, zumindest als Konflikt zweier Weltanschauungen, zweier Wertsysteme. Dass es dann aus dem real existierenden westöstlichen Wohlstandsgefälle nicht zu Konflikten ganz anderer Art kommt, an dessen Ende wiederum Entfremdung stehen könnte, dafür hat unter anderem eine vorausschauende Politik zu sorgen. Die nationale und internationale Politik am vorletzten Tag der deutschen Zweistaatlichkeit, einen Querschnitt daraus haben wir für Sie in dieser Sendung zusammengestellt. Folgende Themen sind vorgesehen. Hamburg, Vereinigungsparteitag der CDU. Bonn, wie soll das neue Wahlgesetz aussehen? New York zum Ersten, Dokument zur deutschen Souveränität bei KSZE-Außenministertreffen unterzeichnet. New York zum Zweiten, US-Präsident George Bush spricht vor der UNO zur Golfkrise. Irak zur aktuellen Lage in der Golfkrise. Bonn, Ost-Berlin, wo sind die Transitgelder in Millionenhöhe abgeblieben? Washington, ringen um Kompromiss beim US-Haushalt. Warschau, Visumspflicht für Westeuropäer in der Diskussion und wie stets Wall Street und die Presseschau. Zunächst aber nach Hamburg. Dort trafen sich heute die Delegierten der Christlich-Demokratischen Union aus beiden deutschen Staaten zu ihrem Vereinigungsparteitag und im Mittelpunkt dabei standen wichtige Wahlen. So zum Beispiel die Wahl des gesamtdeutschen CDU-Vorsitzenden am frühen Abend. Michael Groth berichtet. Kurz vor 6:30 verkündete der Hamburger Tagungspräsident Jürgen Echternach das Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden. Abgegebene Stimmen 964, 7 Enthaltungen, keine ungültige Stimme. Gültige Stimmen demnach 957 Stimmen. Die erforderliche Mehrheit beträgt 478 Stimmen. Es wurden abgegeben für Dr. Helmut Kohl 943 Stimmen. Ein Traumergebnis für Helmut Kohl, mehr als 99%. Ganz nach Programm verlief anschließend auch die Wahl Lothar de Maizière zum einzigen Stellvertreter des Vorsitzenden, sowie die Wahl der 10 Präsidiumsmitglieder. Der noch Ministerpräsident der DDR erhielt ein ähnlich gutes Ergebnis wie Kohl. Sein Staatssekretär Krause mit 868 von 956 gültigen Stimmen das beste Ergebnis im Präsidium. Ihm folgte Norbert Blüm mit 832 Stimmen. Dann schon der im vergangenen Jahr noch nach Krach mit dem Kanzler abgewählte Lothar Späth mit 819 Stimmen. Die übrigen Mitglieder des Präsidiums sind in der Rangfolge ihrer Stimmanteile Heiner Geißler, Walter Wallmann, Rita Süssmuth, Christa Toben, Gerhard Stoltenberg sowie Klaus Reichenbach und Sabine Bergmann-Pohl aus der DDR. Das Ergebnis der Vorstandswahlen, hier bewerben sich 26 Kandidaten um 23 Plätze, wird erst morgen früh bekannt gegeben. Schon am Mittag hatten sich die christlichen Demokraten aus Ost und West zur CDU Deutschlands zusammengeschlossen. Kurz vor 6:30 bestätigte Generalsekretär Volker Röhe den Beitritt der 5 Landesverbände aus dem Gebiet der Noch-DDR. Mit den Erklärungen dieser Landesverbände ist die Einheit der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands vollzogen. Die Rede, die Kohl am Nachmittag vortrug, war eher nachdenklich. Über weite Strecken wirkte sie wie eine Regierungserklärung. Nur kurz setzte sich der Kanzler mit dem politischen Gegner auseinander. Was wäre eigentlich geschehen, wenn wir den Forderungen der SPD nachgegeben hätten? Was wäre aus den deutschen Landsleuten geworden, die vor einem Jahr in den Botschaften in Budapest, in Prag und in Warschau Zuflucht suchten, wenn wir die DDR-Staatsbürgerschaft anerkannt hätten? Wir brauchen keine Reden umzuschreiben. Wir haben nie aufgehört, für die Einheit der Deutschen in Freiheit zu arbeiten. Und wir melden deshalb heute unseren Anspruch an, als die CDU in Deutschland, in einem vereinten Deutschland, weiterhin die führende politische Kraft zu sein. Kohl konkretisierte diesen Anspruch. Im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts gehe es vor allem um drei Aufgaben. Den Wiederaufbau in der bisherigen DDR, die Vollendung der Europäischen Union mit der Vision der Vereinigten Staaten von Europa sowie einen angemessenen Beitrag Deutschlands angesichts weltweit wachsender Herausforderungen. Der Vorsitzende ließ die Schritte des Vereinigungsprozesses Revue passieren und er kritisierte jene, die nur von den Kosten der Einheit, nicht aber von ihren Erträgen sprechen. Den Europäern versprach Kohl gute Nachbarschaft und er fügte eine klare Absage an jede Form des Nationalismus hinzu. Dem Frieden dienen bedeutet aber auch Verantwortung für die Sicherung des friedlichen Zusammenlebens der Völker. Dazu gehöre eine klare Aussage für den Bestand der Bundeswehr als Wehrpflichtarmee. Deutschland muss daran mitwirken, auch Gefahren für den Weltfrieden rechtzeitig abzuwenden. Und liebe Freunde, es wäre mit unserem moralischen Anspruch, gerade auch des geeinten Deutschlands, völlig unvertretbar, wenn rund um die Welt der Spruch gehen könnte, mit Berechtigung, die Deutschen sind gut beim Handel und im Export und von ihrer Verantwortung drücken sie sich. Für mich eine indiskutable Vorstellung deutscher Politik. Im Anschluss an Kohl sprach de Maizière. Auch er zog eine positive Bilanz des Vereinigungsprozesses Ost unter seiner Führung und er verwahrte sich gegen Angriffe, die die alte Block-CDU als Wendepartei bezeichnen. Schließlich habe man in der DDR die Politik nicht ausschließlich der SED überlassen können. Viele CDU-Mitglieder hätten die Vereinnahmung durch die Sozialisten auch als Gewissensnot erlebt und durchlitten. Genau in 2 Monaten soll es soweit sein. Dann wird das neue gesamtdeutsche Parlament gewählt. Wenn, ja, wenn der Bundestag es noch rechtzeitig schafft, ein neues Wahlgesetz zu verabschieden, das vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat.